Die Sprecher waren Philippine Pachel und Olaf Reitz. Redaktion Bernd Hoffmann. Eine Liste mit den Musikstücken finden Sie wie immer im Internet unter der Seite jazz.wdr.de. Am Montag an dieser Stelle